Kunden. Doch am schlimmsten sind die Kunden. Die Kunden ist beispielhaft. Doch der Chef meint, da geht noch was. Und die Kollegen, es gibt mir Englisch, klatschen hinter meinem Rücken über mich. Ah, ah, ah. Wenn der Feierabend kommt, dann werd ich wieder lustig. Das Mixery eiskalt und die Henschel-Schenkel knusprig. Dann mach ich nur noch, was ich mag, die neue Turbo-Start. Und ich tanze auf dem schmalen Grat. Von 9 bis 5, Montag bis Freitag. Und jeder Tag ist ein Scheißtag. Alle kommen, alle wollen mein Leben schnell was holen. Die besten Jahre am Kopierer gestohlen. Ah, ah. Und wenn das Wochenende kommt, werd ich ein bisschen radikal. Lass die Zahlen hinter mir, denn ich weiß, ich hab die Wahl. Heute Abend wird getankt und für die Anarchie getanzt. Ich hol die Nieten aus dem Schrank, denn tief im Herzen bin ich Punk. Denn tief im Herzen bin ich Punk. Denn tief im Herzen, tief im Herzen. Oh, tief in meinem Herzen bin ich Punk.